Hinzu kam, dass man bei den deutschen Hörern nicht die Angst vor Racheaktionen nach dem verlorenen Krieg schüren wollte. Außerdem fürchteten die Programmverantwortlichen, dass unter diesen für unmöglich gehaltenen Meldungen die Glaubwürdigkeit der BBC leiden könnte. Auch diese Sorge war nicht unbegründet, denn in den von Goebbels gelenkten Radioprogrammen wurde oft über die sogenannte Gräuelpropaganda der Alliierten gesprochen. Für den NS-Propagandaminister waren Berichte über geheim gehaltene Mordaktionen in Deutschland mehr als ärgerlich. Denn der deutsche Dienst der BBC war der mit Abstand meistgehörte alliierte Sender in seinem Einflussbereich. Die Programme wurden über Kurz-, Mittel- und Langwellenfrequenzen übertragen, wobei für den Empfang der Mittelwelle schon ein einfacher Radioapparat genügte. Mit Batterien von Störsendern versuchte Goebbels, das Abhören unmöglich zu machen. Die BBC reagierte, indem sie einzelne Programme gleichzeitig auf mehreren Frequenzen ausstrahlte und die Zahl der Sender erhöhte. Bis zum Kriegsende waren es insgesamt 121. Mit dem Einsatz des 500 Kilowatt starken Mittelwellensenders Aspidistra ab Ende 1942 konnte die BBC die Leistung ihrer Sender zusätzlich um 40% erhöhen. Die deutschen Störbatterien blieben aber weiterhin ein großes Problem. Hugh Green begab sich deshalb im August 1942 für einen Monat nach Stockholm, um selbst zu erleben, welche Probleme das Hören eines gestörten Senders verursachte. Michael Tracy berichtet darüber. Hugh Green stellte fest, dass die Übertragungen zu verstehen waren, solange der Sprecher deutlich artikulierte, nicht zu schnell sprach und der Text einfach und klar formuliert war. Aber er merkte auch, dass das Hören gestörter Sendungen ermüdete. Daher plante er nach seiner Rückkehr die Abschaffung der umfangreicheren Feature-Sendungen und verfügte, dass bei Nachrichten und anderen Wortbeiträgen Wert auf klares Sprechen mit wenigen Wörtern in der Minute zu legen sei. Die Feature-Sendungen, bei denen in den Text Originaltöne von Reden der NS-Größen eingeblendet wurden, hatte Charles Richardson schon zu Beginn des Krieges eingeführt, um das Programm aufzulockern und bestimmte Sachverhalte ausführlicher darstellen zu können. Besonders raffiniert gebaut waren Sendungen, in denen Richardson die widersprüchlichen Aussagen von Hitler gegenüberstellte. Wir haben heute zwei Gäste im Senderaum. Zwei merkwürdige Herren. Der eine steht rechts von mir, der andere links. Und der eine sagt immer das Gegenteil von dem, was der andere sagt. Darf ich Sie, mein Herr, auf der rechten Seite einmal bitten, sich vorzustellen? Ich bin in meinem Leben sehr oft Prophet gewesen und ausgelacht. So. Und jetzt, mein Herr, Sie. Wer sind Sie? Der andere Herr sagt, er ist Prophet. Und ich hüte mich vor voreiligen Prophezeiungen. So, Sie hüten sich vor voreiligen Prophezeiungen. Na, ich glaube, Sie kennen die beiden Stimmen, nicht wahr? Darf ich Sie nun bitten, mir etwas über die Beziehungen Deutschlands zu Russland mitzuteilen? Deutschland und Russland werden hier an die Stelle eines Brandherdes Europa eine Situation setzen, die man dereinst nur als eine Entspannung bewerten können. Und was sagen Sie dazu? Wo stehen Sie? Auf einer Frontlinie, die gigantisch ist, und einem Gegner gegenüber, der, das muss ich hier aussprechen, nicht aus Menschen besteht, sondern aus Tieren, aus Bestien. Ich habe Sie, mein Herr, auf der rechten Seite wohl vorher nicht ganz richtig verstanden. Bitte, erklären Sie sich genauer über Ihr Verhältnis zu Russland. In diesem Staat ist nunmehr ein dauerndes, freundschaftliches Verhältnis hergestellt, dessen Auswirkung für beide Völker segensreich sein wird. Können Sie, mein Herr, auf der linken Seite kurz erklären, welche segensreiche Auswirkungen dieses dauernde freundschaftliche Verhältnis gebracht hat? Drei deutsche Heeresgruppen. Eine die Aufgabe, die Mitte aufzubrechen von rechts und links. Zunächst eine Bahn frei zu machen. Die beiden Flankengruppen die Aufgabe, die eine den Leningrad vorzustoßen und die andere die Ukraine zu besetzen. Merkwürdig. Das grundlegende Konzept für Hitler gegen Hitler hatte der in Budapest geborene Martin Esslin erstellt, der nach dem Anschluss Österreichs an Deutschland über Brüssel nach London geflohen war. Als Autoren konnten Emigranten nur bei den dramatisierten Hörfolgen Beschäftigung finden, also bei Features und den sogenannten Sendereihen mit Esprit.